sein Flitter und Pein. Trompeten schmettern herein, Trompeten schmettern herein. Tanz vor den Hochzeitreihen, die Herz aller Liebste mein, die Herz aller Liebste mein. Was ist ein Klingen und Dröhnen, was ist ein Klingen und Dröhnen, ein Pauken und ein Schalmei. Dazwischen Schluchzen und Stöhnen, dazwischen Schluchzen und Stöhnen, die liebliche Lehre.